Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Das Rad des Schicksals. Um zu erkennen, was gerade um uns herum passiert, habe ich in dieser Woche sogar in meine Kristallkugel geschaut. Aber das Ganze nutzte mir nur wenig. Ein Blick auf mein Tarotkartendeck war da schon hilfreicher. Da gibt es so tolle Karten. Zum Beispiel die Münzen. Meine Gedanken kreisen sich um den Euro-Rettungsfonds und dass ich mir für meine Euronen immer weniger leisten kann. Nicht etwa, dass alles teurer wird. Nein, Leute, es wird nur mehr wert. Nur die Arbeit nicht. Dann der Tod. Da muss ich sofort an Japan denken. Ein Ende der Katastrophe ist nicht absehbar. Der Tod strahlt dort siegessicher über Natur und Menschen, die man über die Situation völlig im Unklaren belässt. Auch in Afghanistan und Libyen ist der Tod in diesen Tagen reichlich beschäftigt. Im Afghanistan für die Taliban, in Libyen für den Gaddafi-Clan und in beiden Ländern zusätzlich Soldaten aus dem Rest der Welt. So scheint es. Doch weit gefehlt. Der ist nur als Waffenlobbyist der Rüstungsindustrie unterwegs. Bei diesen Gedanken wird mir schlecht. Da komme ich lieber zu einer anderen Karte. Der Herrscher. Wer da jetzt an den wie Michael Jackson bleich gewordenen Obama, an Putin im Kreml und Angie im Reichstag denkt, der liegt falsch. Weit gefehlt. Konzernlenker haben das Rad des Schicksals in ihren Händen. Die Scheinregenten dürfen ein wenig mit an der Bilderberger Tafel sitzen. Oder besser gesagt darunter. Sie dürfen als Lohn für die Umsetzung der dort vereinbarten Strategien den Herren die Stiefel lecken. Die Krümel, die runterfallen, sind tabu. Die sind allein für die Hundemeute der Herrscher bestimmt. Während bei diesen Gedanken meine letzte Zigarette ohne Zug im Aschenbecher verraucht, halte ich auch schon die nächste Tarotkarte in meinen Händen. Sofort beschleicht mich ein unheimliches Gefühl. Diese Karten hat der Teufel gemacht. Der Teufel. Eine Karte, die jeder entsprechend deuten kann, ohne Definitionen nachzuschlagen. Eine, die alles sagt. Sie steht für alles, was mit Abhängigkeiten, Selbstsucht, ungezügelter Gier, Macht und der seelenlosen Lüsternheit mit dem Feuer zu spielen. Ich frage mich, wo sind all die anderen Karten? Ich suche im ganzen Haus nach ihnen, durchkämme alle Schubladen, selbst den Gefrierschrank und finde am Ende nichts. Mein Kopf scheint leer. Wer mischt hier eigentlich die Karten? Wer überprüft sie auf Vollständigkeit? Der Teufel steckt mal wieder im Detail. Die wahren Herrscher bleiben im Dunkeln. Wir kennen nur die Ritter der Münzen, die sie in das Feld schicken. Für sie sind diese Ritter allerdings nicht mehr als Bauern auf einem Schachbrett der Welt. Wir haben die Karten nicht in der Hand und wir können sie deshalb nicht mischen und neu legen. Deshalb verbleibe ich zurückgezogen, wie der Eremit. Bis zur nächsten Woche. Euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank. Kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank. Überall und nah. Immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Neipitsch Media.